Guten Abend hier bei Sachzwang FM. Sachzwang FM, der ideologische Staubsauger. In diesen Tagen vor genau 75 Jahren, im Juni 1941, überfiel bekanntlich die deutsche Kriegsmaschinerie die Sowjetunion, was den eigentlichen Beginn des Zweiten Weltkriegs markiert. Der Aggression waren keine politischen oder ökonomischen Forderungen vorausgegangen, kein Ultimatum und keine Kriegserklärung. Zwei Jahre zuvor hatten beide Staaten sogar einen Nichtangriffsvertrag geschlossen. Angriff, Überfall, Aggression. Diese eingeschliffenen Wörter, die den Kriegsbeginn und das Kriegsgeschehen seither stereotyp beschreiben, die versagen vor der Realität einer Barbarei, die qualitativ wie quantitativ eigentlich kaum vorstellbar ist. Der Historiker Erich Später hat in seinem Buch Der Dritte Weltkrieg dennoch versucht, die Geschehnisse darzustellen. Und aus diesem Buch wird heute gelesen vom Autor selbst und vom Kollegen Negator. Das Resultat dieses Russlandfeldzugs, wie ihn die Wehrmacht nannte, waren nach heutigem Forschungsstand 27 Millionen Tote auf sowjetischer Seite. Davon über die Hälfte ermordete Zivilisten. Kein Land hat mehr gelitten im Zweiten Weltkrieg. Juni 1941 gegen 3 Uhr morgens mit 3,6 Millionen Soldaten, 3.500 Panzern, 600.000 motorisierten Fahrzeugen und 2.700 Flugzeugen beginnt das nationalsozialistische Deutschland den Krieg gegen die Sowjetunion. Die größte je auf einem Schauplatz vereinte Streitmacht kämpft zwischen Ostsee und Schwarzem Meer an einer 3.000 Kilometer langen Front mit 153 deutschen, 10 rumänischen und 18 finnischen Divisionen. 3 ungarische Brigaden und slowakische Abteilungen verstärken den Angriff. Im Verlauf des Vormarschs schickt Italiens faschistischer Führer Mussolini Kampftruppen zur Unterstützung seines deutschen Verbündeten. Auch Spaniens Diktator Franco zeigt sich dankbar für die deutsche Hilfe bei der Zerschlagung der Spanischen Republik in den Jahren 1936 bis 1939. Die spanische Blaue Division besteht aus 15.000 Freiwilligen, die sich an der Belagerung Leningrads beteiligen. Der deutsche Angriff erfolgt, ohne dass zuvor politische und/oder ökonomische Forderungen an die Sowjetunion gestellt worden wären. Es gab weder ein Ultimatum noch eine Kriegserklärung. Für die deutsche Kriegspropaganda ergibt sich rasch das Problem, der Bevölkerung die Tatsache plausibel zu machen, dass mit diesem Angriff der seit dem 23. August 1939 geltende Nichtangriffspakt zwischen Deutschland und der Sowjetunion gebrochen ist. Die zentrale, fortan in allen Proklamationen enthaltene Behauptung ist die eines Präventivkriegs. Der deutsche Angriff sei lediglich einem sowjetischen zuvorgekommen und diene allein der Verteidigung des Reiches. Hitler schmückt das weiter aus. In seiner Proklamation an das deutsche Volk behauptet er: In der Nacht vom 17. zum 18. Juni haben zum ersten Mal russische Patrouillen auf deutsches Reichsgebiet vorgefühlt und konnten erst nach längerem Feuergefecht zurückgetrieben werden. Damit aber ist nunmehr die Stunde gekommen, an der es notwendig wird, diesem Komplott der jüdisch-angelsächsischen Kriegsbrandstifter und der ebenso jüdischen Machthaber der bolschewistischen Moskauer Zentrale entgegenzutreten. Der Überfall wird von der deutschen Propaganda als europäischer Kreuzzug zur Verteidigung der Kultur gegen den jüdischen Bolschewismus gefeiert. Präventivkrieg und Kreuzzug sind die Leitmotive, die Deutschlands Krieg breite Unterstützung sichern sollen. Das offene Eingeständnis einer Aggression würde die ideologische und mentale Mobilisierung der Wehrmacht und der deutschen Bevölkerung erschweren. Die frei erfundene Behauptung, 160 sowjetische Divisionen hätten zum Angriff bereitgestanden und seien gerade noch rechtzeitig daran gehindert worden, in Deutschland einzufallen, wird denn auch breitwillig akzeptiert. Das Schlagwort Bolschewismus umfasst in der deutschen Propaganda alle politischen Ideen, Strömungen und Bewegungen, die bereits seit 1933 in Deutschland verfolgt und blutig unterdrückt werden. Für die Nationalsozialisten und ihre konservativen Verbündeten liegt der tiefere Sinn ihrer Herrschaft von Beginn an in der Säuberung des deutschen Volkskörpers von allen gesellschaftlichen und politischen Trägern der Vorstellungen universeller menschlicher Gleichheit. Liberalismus, Marxismus, Kommunismus. Universeller Agent dieser Bewegungen ist in den Augen der Nazis das jüdische Volk, dessen Hauptstützpunkt und Bollwerk wiederum die Sowjetunion bildet. Radikaler Antikommunismus, Rassismus und Antisemitismus verschmelzen am 22. Juni 1941 im Vernichtungskrieg gegen den jüdischen Bolschewismus. Unmittelbar vor Beginn der Invasion hat die Führung Richtlinien für das Verfahren der Truppen in Russland ausgegeben. Diese geben den Soldaten ideologische und militärische Anweisungen für den Kampf gegen die Rote Armee und für die Behandlung der Zivilbevölkerung. Darin heißt es: Der Bolschewismus ist der Todfeind des nationalsozialistischen deutschen Volkes. Dieser zersetzenden Weltanschauung und ihren Trägern gilt Deutschlands Kampf. Der bevorstehende Krieg verlange ein rücksichtsloses und energisches Durchgreifen gegen bolschewistische Hetzer, Freischärler, Saboteure, Juden und restlose Beseitigung jedes aktiven und passiven Widerstandes. Dieser Aufruf zum Massenmord wird ein integraler Bestandteil des Operationsplans der Wehrmacht. Am deutlichsten zeigt sich dies im Kommissarbefehl und im Kriegsgerichtsbarkeitserlass. Damit werden deutsche Offiziere und Mannschaften zur Ermordung aller verdächtigen sowjetischen Zivilisten ermächtigt. Das abzudeckende Kriegsgebiet sei, so heißt es im einleitenden Abschnitt, so groß, dass angesichts der besonderen Kampfstrategie und der Eigenart des Feindes an eine ordentliche Kriegsgerichtsbarkeit nicht zu denken sei. Daher wird die Truppe aufgefordert, ohne Rücksicht gegen den Feind vorzugehen. Partisanen sollen erschossen, feindselige Zivilisten mit äußersten Methoden bekämpft werden. Offiziere ab dem Rang eines Bataillonskommandeurs aufwärts erhalten das Recht, Massenerschießungen von Geiseln und das Niederbrennen von Ortschaften anzuordnen. Für die Ermordung sowjetischer Zivilisten wird Straffreiheit gewährt, wenn dafür politische Gründe geltend gemacht werden können. Übergriffe und Verbrechen deutscher Soldaten gegen Zivilisten sollen nur dann verfolgt und bestraft werden, wenn sie die militärische Disziplin zu untergraben drohen. Der Kommissarbefehl fordert die sofortige Erschießung aller politischen Kommissare der Roten Armee, die in deutsche Gefangenschaft geraten. Im Kampf gegen den Bolschewismus, heißt es, ist mit einem Verhalten des Feindes nach den Grundsätzen der Menschlichkeit oder des Völkerrechts nicht zu rechnen. Die Russen und insbesondere die politischen Kommissare der Roten Armee seien als Urheber barbarisch-asiatischer Kampfmethoden bekannt und eine Gefahr für die Truppe. Daher dürfe diesen Kommissaren nicht der Status von Kriegsgefangenen zuerkannt werden, sie seien grundsätzlich sofort mit der Waffe zu erledigen. Die politische Bedeutung der Richtlinien für die Truppe und der beiden genannten Erlasse lag vor allem darin, dass sie den deutschen Soldaten klarmachten, dass ihre politische und militärische Führung die millionenfache Tötung sowjetischer Soldaten und Zivilisten forderte. Die Ermächtigung zur Vernichtung all jener, die sich der deutschen Herrschaft widersetzten und die wegen ihrer Abstammung und oder politischen Überzeugung kein Recht haben sollten zu leben, bildete den Kern der ideologischen und militärischen Mobilisierung der Wehrmacht im Vorfeld des Unternehmens Barbarossa. Die Vorbereitungen für den Angriff auf die Sowjetunion begannen unter größter Geheimhaltung bereits ein Jahr vorher, Ende Juli 1940. Grundlage für den Feldzug wurden dann die am 18. Dezember des gleichen Jahres herausgegebene Weisung Nummer 21 und das Aufmarschkonzept des deutschen Generalstabs vom Januar 1941. In keinem der Planungsunterlagen und Dokumente ist die Rede von einem bevorstehenden sowjetischen Angriff. Als Endziel der militärischen Operationen wurde die Linie Archangelsk, Polarkreis, Wolga, Astrachan angegeben. Die verbleibenden Industriegebiete am Ural sollten durch Luftangriffe und schnelle Panzervorstöße zerstört werden. Die Bezeichnung des gigantischen Feldzugs als Unternehmen Barbarossa gibt Aufschlüsse über den ideologischen Hintergrund des Feldzugs. Bis zum Überfall auf die Sowjetunion trugen die Feldzugspläne des NS-Staats stets prosaische Decknamen. Der Überfall auf Polen firmierte etwa als Operation Weiß. Der Krieg im Westen hieß Operation Gelb bzw. Operation Rot. Die Pläne für die Besetzung Spaniens und Portugals liefen unter dem Decknamen Isabella. Und die ersten Planungen für den Russlandfeldzug wurden unter dem Arbeitstitel Aufbau Ost geführt. In der Weisung Nummer 21 schlugen die militärischen Planer dann für den geplanten Krieg die Bezeichnung Operation Fritz vor. Hitler belegte das Gesamtkonzept mit zwei Änderungen. Die Vorstöße gegen Leningrad und Kiew sollten Vorrang haben vor der Einnahme Moskaus und als Operation Barbarossa. Der deutsche Kaiser Friedrich I. Barbarossa war 1190 während des dritten Kreuzzuges zur Rückeroberung Jerusalems ertrunken. Um seine Person entstand in den kommenden Jahrhunderten ein nationaler Mythos, demzufolge er eines Tages wieder auferstehen, seine Ruhestätte im Inneren des Berges Kyffhäuser in Thüringen verlassen und Deutschland in ein neues goldenes Zeitalter führen würde. Die rituelle Beschwörung dieses deutschen Heilsbringers gehörte seit den Tagen der Befreiungskriege gegen Napoleon zum festen Bestandteil antidemokratischer und judenfeindlicher Bewegungen in Deutschland. Militaristische und antisemitische Soldaten- und Veteranenverbände des Kaiserreiches und der Weimarer Republik schlossen sich deshalb im Kiffhäuserbund zusammen und förderten, wie dann auch die aufstrebende NSDAP, den Kult um Barbarossa. Die Pläne der NS-Führung zur Unterwerfung und Zerschlagung der Sowjetunion basierten auf einem breiten Konsens innerhalb der herrschenden deutschen Eliten. Zwar hatte der deutsche Drang nach Osten mit der Niederlage im Ersten Weltkrieg einen kräftigen Dämpfer erhalten, dennoch war es für große Teile der traditionellen Machteliten in Wirtschaft, Bürokratie und Militär, auch in der Weimarer Republik, selbstverständlich über eine erneute Offensive im Osten nachzudenken. Im Mittelpunkt der imperialen Konzepte standen dabei die Beseitigung des polnischen Nationalstaats und der Krieg gegen den Bolschewismus. Es waren vor allem ökonomische und geostrategische Erwägungen, die Wirtschaft und Militärführer und ihre nationalsozialistischen Bündnispartner dabei leiteten. Sie lehnten eine stärkere weltwirtschaftliche Verflechtung und die Ausrichtung der deutschen Industrie auf den Export ab, wegen der dadurch vermeintlich wachsenden Abhängigkeit vom Ausland. Dies bedeutete auch eine Abkehr von der machtpolitisch unsicheren Kolonialpolitik in Übersee. Stattdessen setzte man auf den Einsatz von Gewalt erst noch zu schaffende, autarke Großraumwirtschaft. Unverzichtbar hierfür war die Kontrolle weiter Gebiete der Sowjetunion. Dort gab es die Rohstoffe und Absatzmärkte, die billigen Arbeitskräfte und Siedlungsgebiete, die Deutschland angeblich dringend benötigte. Diese Begehrlichkeiten mündeten nach der Unterwerfung Westeuropas 1940 und der Weigerung Großbritanniens, die deutsche Vormachtstellung anzuerkennen, in den Planungen zur gewaltsamen Unterwerfung und Ausbeutung der Sowjetunion. Die Beherrschung des gewaltigen Ostraums sollte die ökonomische Grundlage für den als unvermeidlich angesehenen globalen Krieg gegen die USA schaffen. Die Bildung eines kontinentaleuropäischen Imperiums würde es Deutschland möglich machen, den Kampf um die Weltherrschaft siegreich zu führen. Den drei Heeresgruppen der Wehrmacht gelang in den Anfangswochen des Feldzugs ein schneller Vorstoß. Die Rote Armee erlebte katastrophale Niederlagen. Schon in den ersten Tagen zerstörten deutsche Bomber das Hauptkontingent der sowjetischen Luftflotte noch am Boden. Die sowjetische Führung hatte alle Warnungen vor dem deutschen Angriff ignoriert und keine Vorbereitungen für die Verteidigung des Landes getroffen. Zudem hatte die Ermordung eines großen Teils des sowjetischen Offizierskorps während der großen Säuberung der Jahre 37-38 die Rote Armee stark geschwächt. Die Sowjetunion sah sich einem Gegner gegenüber, der bereits die französische Armee geschlagen und Westeuropa in 6 Wochen erobert hatte. Die Schlagkraft der Wehrmacht und die unbedingte Bereitschaft ihrer Soldaten, für die Ziele des nationalsozialistischen Deutschlands zu kämpfen, wurden ergänzt durch taktische Disziplin und Improvisationstalent. Seit der Intervention in Spanien ab Ende 1936 führte diese Armee erfolgreich Krieg und hatte bisher jeden Feind besiegt. ...1941 zählte die Bevölkerung der Sowjetunion 194 Millionen Menschen. Innerhalb von 5 Monaten gelang es den deutschen Truppen, ein Gebiet von über 1 Million Quadratkilometer zu erobern. Fast 80 Millionen Menschen lebten dort. Es waren die industrialisierten Regionen, die landwirtschaftlichen Überschussgebiete und die großen Städte, die nun einer erbarmungslosen Politik der Ausbeutung, des Hungers und des Massenmords unterworfen wurden. Prozent der Getreideerzeugung, 60% der Stahlproduktion, 65% der Kohleförderung und 40% des Eisenbahnnetzes waren in den besetzten Gebieten konzentriert. Dennoch gelang es dem sowjetischen Staat in einer beispiellosen Kraftanstrengung bis 1941 zwischen 1700 und 2000 Industriebetriebe nach Osten zu evakuieren. Der Historiker Christian Hartmann schätzt die Zahl der evakuierten Facharbeiter und Angestellten auf 7,5 bis 10 Millionen Menschen. Bis zu 9 Millionen Menschen flohen auf eigene Faust. Das Besatzungsgebiet war das größte Territorium in Hitlers Machtbereich, doppelt so groß wie das Deutsche Reich. Über die dort verbliebenen 55 bis 60 Millionen Menschen herrschen 3 Millionen deutsche Soldaten, Hilfstruppen und Kollaborateure sowie rund 30.000 zivile deutsche Funktionäre, Beamte, Sonderführer, Ingenieure und Unternehmer. Die eroberte Bevölkerung wurde vollkommen entrechtet und einem radikalen Aushungerungsprogramm unterworfen. Ziel der deutschen Politik war es, die Versorgung der Bevölkerung der großen Städte aus dem agrarischen Umland zu unterbinden. Möglichst viele Nahrungsmittel sollten für die deutsche Bevölkerung im Reichsgebiet und die Millionen Soldaten der Wehrmacht aus dem Land herausgepresst werden. Dabei erreichte die Ausplünderung ganzer Regionen ein solches Ausmaß, dass selbst brutalste Gewaltmaßnahmen die benötigten Nahrungsmittel für die deutsche Armee, die zivilen Besatzungsbehörden und die örtlichen Kollaborateure nicht mehr herbeischaffen konnten. In den Lageberichten deutscher Militärs erscheint die Bezeichnung Kahlfraß ganzer Landstriche zur Kennzeichnung der Ernährungssituation. Besonders katastrophal war die Situation für die Bevölkerung der besetzten Großstädte. Allein in Charkow sollen 80.000 Menschen verhungert sein. Im Winter 1941-42 verhungerten in der Millionenstadt Leningrad, die seit Oktober 1941 von den Deutschen eingeschlossen war, Hunderttausende von Menschen. 1 Million der 3 Millionen Einwohner starben während der dreijährigen Belagerung der Stadt. Die Pläne der deutschen Militärs sahen für die Stadt die vollständige Auslöschung vor. So heißt es in einer Stellungnahme der deutschen Seekriegsleitung: Ein Interesse an der Erhaltung auch nur eines Teils dieser großstädtischen Bevölkerung besteht in diesem Existenzkrieg unsererseits nicht. Die Einwohner sollten ermordet oder vertrieben. Das Stadtgebiet sollte dann durch Sprengungen von Stauseen geflutet werden. Die Vernichtung der jüdischen Bevölkerung, der Stadtbewohner und der Industriearbeiterschaft sollte den Boden für eine Entindustrialisierung der Sowjetunion bereiten. Eine neue Bevölkerungs- und Industriestruktur sollte entstehen, landwirtschaftliche Produkte, Arbeitskräfte und Rohstoffe sollte das unterworfene Land liefern. Die deutsche Industrie schickte Planungs- und Aufbaugruppen, einen direkten Nutzen zog sie allerdings aus der erbarmungslosen Ausbeutung von 3 Millionen sowjetischen Zwangsarbeitern, die ab Herbst 1941 nach Deutschland verschleppt wurden. Hier lebten sie auf der untersten Stufe des NS-Rassenstaates. Viele Tausende starben an den unmenschlichen Lebensbedingungen. Noch in den letzten Kriegstagen wurden 10.000 in einer Orgie entfesselter Gewalt getötet. Im Generalplan Ost verdichteten sich die Vernichtungs-, Versklavungs- und Umsiedlungspläne der deutschen Besatzer zur radikalen Utopie einer neuen deutschen Ordnung. Zur Tötung vorgesehen waren vor allem die sowjetischen Kriegsgefangenen. Von den insgesamt 5,7 Millionen Gefangenen starben 3 Millionen nach ihrer Gefangennahme. Sie verhungerten, erfroren, starben an Seuchen oder wurden auf Todesmärschen erschossen. Bereits im Frühjahr 1942 waren 2 Millionen tot. Dabei machte es keinen Unterschied, ob die Gefangenen im rückwärtigen Heeresgebiet, im besetzten Polen oder in Lagern im Reichsgebiet konzentriert waren. Von den 361.000 Gefangenen etwa, die nach Zentralpolen gebracht worden waren, starben bis Ende Dezember 1941 ca. 250.000. Der Massenmord an den Kriegsgefangenen, die Ermordung zehntausender Zivilisten und unter dem Vorwand der Partisanenbekämpfung die Verwandlung ganzer Landstriche in Totenzonen prägte den Vormarsch der deutschen Wehrmacht und ihrer Verbündeten von Anfang an. Für die sowjetischen Soldaten und die Zivilbevölkerung war sehr schnell klar, dass die endgültige militärische Niederlage der Roten Armee den Tod vieler Millionen und die totale Zerstörung des ganzen Landes bedeuten würde. Daraus erwuchsen die Mobilisierung aller Reserven und ein verzweifelter Wille zum Widerstand, der den deutschen Truppen im Dezember 1941 die erste schwere Niederlage des gesamten Kriegs zufügte und der Sowjetunion eine Atempause verschaffte. Der Blitzkrieg gegen den jüdischen Bolschewismus war damit zunächst gestoppt und es begann ein Zermürbungskrieg, der erst im Sommer 1942 mit der erneuten deutschen Offensive gegen Stalingrad und dem Marsch zum Kaukasus in seine entscheidende Phase trat. Mit dem Vormarsch der deutschen Wehrmacht und der SS in der Sowjetunion wurde das radikalste Programm zur vollständigen Vernichtung einer Gruppe von Menschen realisiert, das jemals erdacht und geplant worden war. Die Vernichtung der jüdischen Bevölkerung begann am ersten Tag des Feldzugs. Sie wurde bis zur Kapitulation der Wehrmacht gegenüber der Roten Armee am 9. Mai 1945 in Berlin fortgeführt. Die systematische Ausrottung der jüdischen Zivilbevölkerung verlief in Wellen. In den ersten 6 Wochen des deutschen Vormarschs wurden überwiegend jüdische Männer getötet. Ab Anfang August dehnte man das Morden unter Verweis auf Partisanentätigkeit auf die gesamte jüdische Bevölkerung aus. Die Anzahl der bei einzelnen Massenerschießungen Getöteten stieg von Monat zu Monat. Ende September 1941 fand die größte einzelne Mordaktion des Krieges statt. In einem beispiellosen Gemetzel wurden fast 34.000 Juden aus Kiew in der Schlucht von Babija von Polizeieinheiten ermordet. Das Massaker wurde von der 6. Armee militärisch unterstützt. Insgesamt wurden bis März 1942 600.000 sowjetische Juden ermordet. Der Publizist Joachim Fest spricht vom alle bisherige Erfahrung übersteigenden Charakter der deutschen Gewalt und folgert daraus für die Einordnung des Unternehmens Barbarossa, wie sehr der Feldzug auch strategisch mit dem Gesamtkrieg verbunden war, bedeutete er doch dem Wesen und der Moral nach etwas gänzlich Neues, gleichsam den dritten Weltkrieg. Allein im ersten Kriegsjahr verlor die Rote Armee 2,6 Millionen Soldaten durch Tod und 3 Millionen durch Gefangenschaft. Die Gesamtverluste der Sowjetunion waren bis zu ihrer Auflösung ein Staatsgeheimnis. Die Bekanntgabe ihrer tatsächlichen Dimension hätte das Versagen der Staatsführung und Stalins im Vorfeld des Überfalls deutlich gemacht. Als Chruschtschow Anfang der 60er Jahre von 20 Millionen Toten sprach, war die Öffentlichkeit schockiert, denn dies entsprach dem Doppelten der bisherigen offiziellen Opferzahl. Aber selbst damit war die grauenhafte Wahrheit noch nicht benannt. Die internationale Forschung geht heute davon aus, dass der Krieg die Sowjetunion ungefähr 27 Millionen Menschenleben kostete. Von ihnen gehörten 11,4 Millionen zu den sowjetischen Streitkräften. Zum Vergleich, die Wehrmacht, die 80% ihrer Einheiten an der Ostfront einsetzen musste, verlor dort während des gesamten Krieges 2,7 Millionen tote Soldaten. Etwa die Hälfte der deutschen militärischen Gesamtverluste des gesamten Zweiten Weltkriegs. Die zivilen Opfer der Sowjetunion betrugen 15,2 Millionen Menschen, darunter 2,4 Millionen sowjetische Juden und 1 Million Leningrader Bürger. Mindestens 500.000, vor allen Dingen Frauen und Kinder, wurden als Partisanen ermordet. Die materiellen Schäden waren ungeheuerlich. 1700 Städte und zehntausende Dörfer waren vollkommen zerstört. 25 Millionen Menschen waren 1945 obdachlos. Tausende sollten noch 1946 in den zentralen Gebieten Russlands verhungern. Die Wehrmacht hatte auf ihrem Rückzug eine Politik der verbrannten Erde praktiziert. Das Vorgehen war systematisch und radikal. Das Land wurde restlos geplündert und, was noch heil war, zerstört. Alles Brauchbare transportierte man nach Westen. Die Infrastruktur, Eisenbahnen und Industrieanlagen wurden gesprengt und verbrannt. Mehr als 2 Millionen Zivilisten mussten sich dem deutschen Rückzug anschließen. Die in Lagern und Gefängnissen Inhaftierten wurden vor der Ankunft der Roten Armee getötet. Der Historiker Christian Gerlach hat das Ausmaß der Verwüstungen infolge der verbrannten Erde in Weißrussland rekonstruiert. Er schreibt über die positiven Folgen dieser Politik für Deutschland. Doch nicht zuletzt mit seiner Politik der verbrannten Erde sicherte sich Deutschland auf längere Sicht eine wirtschaftlich führende Stellung in Europa und versetzte der sowjetischen Wirtschaft einen Schlag, von dem sie sich jahrzehntelang nicht richtig erholte. Diejenigen aber, die den Schlag geführt, die den ungeheuerlichsten Eroberungs- und Vernichtungsfeldzug der neueren Geschichte geplant und mit brutaler Konsequenz durchgeführt hatten, schlüpften 10 Jahre nach der Kapitulation des Deutschen Reiches in die Uniform der 1955 gegründeten Bundeswehr. Ihre rasche Reaktivierung verdankten sie der Angst der ehemaligen westlichen Alliierten vor dem Kommunismus. Hitlers Offiziere und Mannschaften hatten ihren Krieg gegen die Sowjetunion zwar verloren, dennoch glaubten die USA auf die Erfahrungen der ehemaligen Nazi-Militärs nicht verzichten zu können. 31 Generäle aus dem Oberkommando des Heeres wurden reaktiviert. Ab 1960 bildeten 12.360 Wehrmachtsoffiziere und 300 Führer der Waffen-SS das personelle Rückgrat der bundesdeutschen Streitkräfte. Es war die NS-Militärelite, die da wieder in Rang und Würden eingesetzt wurde. In einer Rede vor etwa 250 hohen Offizieren und Generälen der Wehrmacht erklärte Hitler am 30. März 1941, das Heer müsse den Krieg gegen die Sowjetunion als Krieg zweier Weltanschauungen verstehen. Der Krieg sei als Vernichtungskrieg zu führen, in dem soldatische Ehrbegriffe keinen Platz haben. Die Umsetzung dieser Grundsatzentscheidung erfolgte durch die zentralen militärischen Dienststellen der deutschen Wehrmacht. In Rahmenbefehlen für die Kriegsführung des deutschen Heeres wurden die politischen Absichten der NS-Führung festgeschrieben. Von Bedeutung für den Komplex der verbrecherischen Befehle sind zwei zentrale Bestimmungen für die Behandlung sowjetischer Soldaten und Zivilisten: der Kriegsgerichtsbarkeitserlass gewährt allen deutschen Soldaten Straffreiheit für die Ermordung sowjetischer Zivilisten, wenn dafür politische und militärische Gründe angeführt werden. Offiziere ab dem Rang eines Bataillonskommandeurs erhalten das Recht, Zivilisten als Geiseln zu erschießen und ganze Ortschaften niederzubrennen. Zweitens, der Kommissarbefehl fordert die sofortige Erschießung aller politischen Kommissare der Roten Armee, die in deutsche Gefangenschaft geraten. Die Bolschewisten und insbesondere die politischen Kommissare der Roten Armee seien als Urheber barbarischer asiatischer Kampfmethoden bekannt und eine Gefahr für die Truppe. Daher dürfe ihnen der Status von Kriegsgefangenen nicht zuerkannt werden. Grundsätzlich seien sie sofort mit der Waffe zu erledigen. Nach Beginn des Unternehmens Barbarossa zeigte sich schnell, dass sich dieser Mordbefehl in der Praxis gegen alle jüdischen Soldaten sowie gegen Mitglieder und Funktionäre der Kommunistischen Partei richtete. In den politischen Anweisungen für das Kriegsgefangenenwesen vom 16. Juni 1941, die massenhaft unter den Soldaten des Ostheeres verbreitet wurden, wird der Charakter des Feldzugs als Vernichtungskrieg noch einmal betont. Der Bolschewismus ist der Feind des nationalsozialistischen Deutschlands. Mit heimtückischem Verhalten, insbesondere der Kriegsgefangenen asiatischer Herkunft, ist zu rechnen. Daher ist rücksichtsloses und energisches Durchgreifen bei geringsten Anzeichen von Widersetzlichkeit, insbesondere gegenüber bolschewistischen Hetzern, erforderlich. Restlose Beseitigung jedes aktiven und passiven Widerstands. Das Angebot der Sowjetunion Anfang Juli an das Deutsche Reich, auf der Basis von Gegenseitigkeit die Bestimmungen der Haager Landkriegsordnung einzuhalten, der sie bisher nicht beigetreten war, wurde von der deutschen Führung abgelehnt. Damit waren gleichzeitig auch alle Verpflichtungen aufgehoben, die Deutschland aus der auch von der Sowjetunion ratifizierten Genfer Verwundetenkonvention von 1929 erwuchsen. Die deutsche Antwortnote wurde am 21. August veröffentlicht und in einer Millionenauflage unter den deutschen Soldaten verbreitet. Darin wurde das sowjetische Angebot brüsk abgelehnt. Als Grund nannte man die schlechte Behandlung und Ermordung deutscher Gefangener. Dabei wusste die deutsche Führung aus erbeuteten Dokumenten, dass das Oberkommando der Roten Armee am 1. Juli befohlen hatte, die deutschen Gefangenen, wiewohl sie als Aggressoren über das Land hergefallen waren, korrekt zu behandeln. Zwar gelang es nicht immer. das angesichts der deutschen Kriegsführung auf der Ebene der Kampfeinheiten auch durchzusetzen. Dies interessierte die deutsche politische und militärische Führung nicht. Man wollte politische und juristische Beschränkungen in der Kriegsführung und der Besatzungspolitik im eroberten sowjetischen Gebiet grundsätzlich nicht akzeptieren. Die Propagandabehauptung der Ermordung aller deutschen Soldaten in sowjetischer Kriegsgefangenschaft fiel bei den über 3 Millionen Soldaten des Ostheeres auf fruchtbaren Boden und diente vielen von ihnen als willkommene Begründung für das eigene mörderische Wüten. Zu Beginn des Feldzugs rechneten die deutschen Stabsstellen mit 2 bis 3 Millionen Kriegsgefangenen. Deren Unterbringung und Versorgung besaßen für die deutschen Planer keinen hohen Stellenwert. Auch wurde ihr ursprünglich vorgesehener Abtransport in das besetzte Polen und nach Deutschland von Hitler kurz vor Beginn des Einmarsches untersagt. Der rasche militärische Erfolg der Wehrmacht, die Kesselschlachten bei Minsk in der Ukraine und vor Moskau, führten bis Ende 1941 zur Gefangennahme von über 3 Millionen sowjetischen Soldaten. Allein im September und Oktober gerieten fast 1,5 Millionen sowjetische Soldaten in deutsche Kriegsgefangenschaft. Neben der Eroberung sowjetischen Territoriums und der rassistisch begründeten Ausrottung großer Bevölkerungsgruppen war die vollständige Versorgung der 3 Millionen deutscher Soldaten aus den Beständen des besetzten Gebietes oberstes Ziel der deutschen Führung. Die geplante Hungerpolitik gegen die Bevölkerung der Zuschussgebiete hatte für die gefangenen Rotarmisten fürchterliche Folgen. Bereits der Abtransport vom Schlachtfeld war begleitet von Massenerschießungen. Marschunfähige, verwundete und erschöpfte Soldaten wurden von den Bewachungsmannschaften zu Tausenden ermordet. Für die übrigen Gefangenen gab es fast keine medizinische Versorgung oder Nahrungsmittel. Ende Oktober meldete die 8. Infanteriedivision: Die Gesamtzahl der während des Transportes Erschossenen beträgt nach vorsichtigen Schätzungen etwa 3.000 bis 4.000 Mann. Ein Offizier des deutschen militärischen Geheimdienstes berichtete am 31. Oktober nach einer Fahrt durch das rückwärtige Frontgebiet: Die 6. Armee hat Befehl gegeben, dass alle schlappmachenden Kriegsgefangenen zu erschießen sind. Bedauerlicherweise wird dies an der Straße, selbst in Ortschaften, vorgenommen, sodass die einheimische Bevölkerung Augenzeuge dieser Vorgänge wird. Die überlieferten Berichte und Meldungen zeigen, Hemmungen, wehrlose russische Gefangene umzubringen, gab es bei vielen deutschen Soldaten nicht. Das Töten wurde so systematisch und normal, dass man eine Verwilderung der Truppe befürchtete. Im Sommer 1942 wiederholte sich die Praxis der Massenerschießungen im kleineren Maßstab. Beim Vormarsch nach Stalingrad und in den Kaukasus wurden Zehntausende von Gefangenen erschossen. In einer 2001 veröffentlichten Untersuchung gehen russische Historiker davon aus, dass bis zu 250.000 Soldaten auf den Todesmärschen und Transporten in die Gefangenschaft getötet wurden. Am Zielort, meist improvisierte Durchgangslager, sogenannte Dulags, die über keinerlei Infrastruktur verfügten, begann ab Mitte September 1941 das Massensterben der Gefangenen. Mitentscheidend dafür war die weitere Kürzung der ohnehin fürs Lebensminimum nicht ausreichenden Rationen. Die nach dem Krieg von deutschen Militärs vorgebrachte Rechtfertigung, man wäre angesichts der großen Zahl der Gefangenen schlichtweg mit ihrer Versorgung überfordert gewesen, ist eine Lüge. Das Massensterben setzte ein, bevor es überhaupt ein Massenproblem gab. We'll be right back. So betrug im Bereich der Heeresgruppe Mitte im Juli, August die offiziell vorgesehene Kalorienzahl für die Gefangenen lediglich ein Viertel des Existenzminimums. Die Lieferung von Lebensmitteln für die Gefangenen durch die umliegende Zivilbevölkerung wurde in den meisten Fällen von den deutschen Lagerkommandanten unter Einsatz von Schusswaffen verhindert. Formal abgesegnet wurde der bereits in Gang befindliche Massenmord an den sowjetischen Gefangenen bei mehreren Zusammenkünften der für die Gefangenen zuständigen Wehrmachtstellen mit dem Wirtschaftsstab Ost. Nicht arbeitende Gefangene haben zu verhungern. So lässt sich das Ergebnis dieser Konferenzen zusammenfassen. Das bedeutete das Todesurteil für fast 60% der Kriegsgefangenen. Vollstreckt wurde es unter anderem in den Durchgangs- und Stammlagern in Zentral- und Weißrussland. Die Sterbezahlen der großen Lager waren ungeheuerlich. Allein in Smolensk fanden die sowjetischen Behörden nach der Befreiung der Stadt 14 riesige Massengräber mit mehreren 10.000 Opfern. Aber auch der Abtransport der Gefangenen in Lager, die sich im besetzten Polen oder auf dem Gebiet des Deutschen Reiches befanden, änderte an ihrer fast aussichtslosen Situation wenig. Von den 361.000 Gefangenen etwa, die nach Zentralpolen gebracht wurden, starben nach Untersuchungen des Historikers Christian Streit bis Ende Dezember 1941 ca. 250.000. Am 31. Oktober 1941 entschied Hitler angesichts der militärischen Lage, den Russeneinsatz im Reich freizugeben. Angesichts der hohen Verluste an der Ostfront war der Einsatz der Gefangenen unumgänglich geworden, um einen Zusammenbruch der deutschen Rüstungsproduktion zu verhindern. Das Massensterben sowjetischer Gefangener in deutschen Lagern hielt gleichwohl weiter an. Die Gefangenen wurden vor allem auf ehemaligen Truppenübungsplätzen ohne ausreichende Unterkünfte und sanitäre Anlagen konzentriert. So existierten etwa in der Lüneburger Heide mit Wietzendorf, Oerbke und Bergen-Belsen insgesamt drei große Gefangenenlager. Sie wurden zu einem beliebten Ausflugsziel für die einheimische Bevölkerung. An Wochenenden war der Andrang so groß, dass besondere Absperrmaßnahmen errichtet werden mussten. Bis Ende Februar starben fast 40.000 Menschen in den Heidelagern an Unterernährung, Seuchen und Misshandlungen durch die Wachmannschaften. Sowjetischen Quellen zufolge gelten 42.000 politische Offiziere der Roten Armee als vermisst. Die meisten wurden vermutlich ermordet. In den Gefangenenlagern wurden in Zusammenarbeit mit den Einsatzkommandos des SD und der SS regelrechte Selektionen durchgeführt, der auch etwa 50.000 jüdische Soldaten der Roten Armee zum Opfer fielen. Das Mordprogramm erfasste darüber hinaus auch die Offiziere der Roten Armee. Zu Tausenden wurden sie in deutsche Konzentrationslager deportiert und in gesonderten Erschießungsanlagen wie in Sachsenhausen oder Buchenwald ermordet. In Auschwitz findet der erste experimentelle Einsatz von Zyklon B am 3. September 1941 statt. An russischen Kriegsgefangenen will die Lagerleitung prüfen, inwieweit das Giftgas sich für die schnelle Ermordung größerer Gruppen von Menschen eignet. Das Kalendarium der Ereignisse im Konzentrationslager Auschwitz-Birkenau berichtet: Die Kellerfenster werden mit Erde zugeschüttet. Dann werden in die Zellen etwa 600 russische Kriegsgefangene, Offiziere und Kommissare getrieben, die durch besondere Kommandos der Gestapo in den Kriegsgefangenenlagern ausgesucht worden sind. sobald die Kriegsgefangenen in die Zellen hineingedrängt worden sind und die SS-Männer das Gas Zyklon B eingeworfen haben, werden die Türen verschlossen und abgedichtet. Das Ersticken dauert bis zum nächsten Morgen. Aber die rassistischen Denkmuster der Nazis führten auch zu Massenmorden an südländisch, asiatisch und mongolisch aussehenden Menschen. Nur 20% der Soldaten aus den zentralasiatischen Republiken überlebten die ersten Monate ihrer Gefangenschaft. Die geringsten Überlebenschancen hatten die schwer verwundeten und invaliden sowjetischen Soldaten. Als Nichtarbeitende waren sie zum Hungertod verurteilt. Im Herbst 1941 wurden regelrechte Sterbelager eingerichtet, in denen die Verwundeten ohne Medikamente und Nahrung unter freiem Himmel zu Zehntausenden krepierten. Im Reichsgebiet brachte man invalide sowjetische Gefangene zur Ermordung in das nächste KZ. Der Verlauf des Massenmords wurde von deutschen Dienststellen und führenden Funktionären des Regimes statistisch erfasst und kommentiert. Die Abteilung Fremde Heere Ost unter Leitung von General Reinhard Gehlen, dem späteren Präsidenten des Bundesnachrichtendienstes BND, erstellte Übersichten, wonach im Oktober 1941 bereits 600.000 Gefangene tot waren. Goebbels notierte am 12. Dezember 1941 in sein Tagebuch, dass bis Anfang dieses Monats etwa 900.000 der Kriegsgefangenen nicht mehr am Leben waren. Und in Berlin sprachen Nazi-Funktionäre Ende Februar 1942 davon, dass etwa 2 Millionen Rotarmisten als nicht mehr arbeitsfähig bzw. tot vermerkt wurden. Ende März 1942 hatten sich die erbitterten Kämpfe an der 3000 Kilometer langen deutsch-sowjetischen Front erschöpft. Die Absicht des Unternehmens Barbarossa, die sowjetischen Streitkräfte innerhalb von 2 Monaten zu zerschlagen und das Land entlang der Linie Archangelsk-Astrachan zu besetzen, war gescheitert. Als das Tauwetter das Schlachtfeld in eine Schlammwüste verwandelte, hatte die Sowjetunion der schlagkräftigsten und effektivsten Militärmacht der Geschichte standgehalten. Der Preis dafür war ungeheuerlich. In 9 Kriegsmonaten hatte die Rote Armee 2,6 Millionen Tote zu beklagen. Über 3 Millionen Soldaten waren in Gefangenschaft geraten, von denen 2 Millionen zu diesem Zeitpunkt ebenfalls bereits tot waren. Allein in Leningrad und anderen Großstädten waren mindestens 1 Million Zivilisten verhungert. 500.000 jüdische Männer, Frauen und Kinder waren systematisch ermordet worden. Die deutschen Truppen kontrollierten im Frühjahr 1942 ein Gebiet von fast 1 Million Quadratkilometern, der doppelten Größe des Deutschen Reiches. Trotz der Evakuierung vieler Facharbeiter und einer Massenflucht vor den heranrückenden Deutschen waren 55 bis 60 Millionen Menschen, fast ein Drittel der gesamten Bevölkerung der Sowjetunion, im deutschen Herrschaftsgebiet verblieben. In den nicht besetzten Landesteilen wurde die Brot- und Fleischversorgung für die dort lebenden 130 Millionen Menschen auf die Hälfte reduziert. Die Produktion für die zivilen Bedürfnisse der Bevölkerung kam zum Erliegen. Diese extremen Anstrengungen hatten verhindert, dass die Sowjetunion im Herbst 1941 zerstört wurde und damit das nationalsozialistische Deutschland zur hegemonialen Weltmacht aufsteigen konnte. Die Ausweitung des Konflikts zum planetarischen Krieg durch den Angriff Japans auf die amerikanische Pazifikflotte in Pearl Harbor am 7. Dezember 1941 und die daraufhin erfolgende Kriegserklärung Deutschlands an die USA hatten nicht zu einer Entlastung der Kriegsführung der Sowjetunion geführt. Die ersehnte und geforderte zweite Front in Europa war 1942 nicht zu erwarten. Bis die amerikanischen Truppen in Europa landeten, vergingen noch 2 Jahre, in denen die Sowjetunion die Hauptlast des Krieges zu tragen hatte. Die gewaltige deutsche Streitmacht, die am 22. Juni 1941 zur Eroberung der Sowjetunion angetreten war, hatte durch die erbitterten und verlustreichen Kämpfe erheblich an Schlagkraft eingebüßt. Bis zum Frühjahr 1942 hatte das deutsche Ostheer mehr als 1 Million Gefallene, Verwundete und Vermisste zu verzeichnen. Ein Angriff auf der gesamten Frontlinie war trotz fieberhafter Aufrüstung und der Bereitstellung neuer Divisionen im Sommer 1942 nicht mehr möglich. Das aber hielten Hitler und ein entscheidender Teil der deutschen Militärführung auch nicht für erforderlich. Sie waren fasziniert von den Siegen der Japaner und dem Vormarsch des deutschen Afrikakorps bis an die ägyptische Grenze. Das Endziel der neuen Ostoffensive war die Vertreibung der sowjetischen Truppen aus der südlichen Wolga-Region und dem Kaukasus. Hier hoffte man, die nötigen Rohstoffe, vor allem Erdöl, für den Krieg gegen die USA und Großbritannien zu gewinnen. Die neue Offensive mit dem Decknamen Unternehmen Blau, den Hitler in der Weisung Nummer 41 am 5. April 1942 festgeschrieben hatte, sollte zunächst ostwärts nach Stalingrad und südlich über die Hochgebirgspässe des Kaukasus bis nach Astrachan, Baku und Grosny am Kaspischen Meer vorstoßen. Damit hätte die Sowjetunion ihre wichtigsten Erdölfördergebiete verloren. Seit Oktober 1941 hatte die Einsatzgruppe D unter Führung von Otto Ohlendorf in einer Reihe von Massakern mehr als 40.000 Juden ermordet. Das größte dieser Massaker fand vom 13. bis 15. Dezember 1941 in Simferopol statt, wo fast 11.000 Menschen im Stadtpark erschossen wurden. Von den Deutschen verschont wurde zunächst die Minderheit der Krimtschaken. Bei ihnen handelte es sich um eine jüdische Gruppe, die sich im 2. Jahrhundert vor Christi auf der Halbinsel niedergelassen hatte. Sie sprachen einen jüdisch-tatarischen Dialekt, der in hebräischen Buchstaben geschrieben wurde, und hatten sich der Alltagskultur ihrer tatarischen Nachbarn angepasst. Schon im September 1941 hatte Otto Ohlendorf vom Reichssicherheitshauptamt in Berlin eine Entscheidung der Frage verlangt, ob die Krimtschaken zu ermorden seien. Nach einigem Hin und Her wurde diese Frage bejaht. Die Gruppe, die laut Volkszählung von 1926 6.385 Menschen umfasste, wurde fast völlig ausgelöscht. Noch während der Kämpfe um Sewastopol startete die Wehrmacht am 28. Juni 1942 ihre Offensive in Richtung Don und Stalingrad. Die Masse der sowjetischen Streitkräfte war vor Moskau konzentriert. Hier erwartete das sowjetische Oberkommando den entscheidenden Angriff. Die Hinweise des englischen Geheimdienstes, der deutsche Funknachrichten aufgefangen und ausgewertet hatte, wurden von Stalin, ähnlich wie ein Jahr zuvor die Warnungen vor dem bevorstehenden deutschen Überfall, ignoriert. Er war der festen Überzeugung, die Hauptstreitmacht der Deutschen werde gegen Moskau marschieren. Auch deswegen war das Kräfteverhältnis an der Südfront für die Wehrmacht günstig, die an Panzern und Flugzeugen klar überlegen war. Bereits 3 Wochen nach Beginn der Offensive erreichten deutsche Truppen den Fluss Don, 400 Kilometer vom Ausgangspunkt der Offensive entfernt. Die Wucht des deutschen Angriffs führte zur teilweisen Auflösung der sowjetischen Front. Wieder waren die Verluste sehr hoch. Am 23. Juli 1942 gaben die sowjetischen Verteidiger die Großstadt Rostow an der Mündung des Don, die kurz vor Beginn des Krieges 500.000 Einwohner gezählt hatte, fast kampflos auf. Bei ihrem überstürzten Rückzug brach jede militärische Ordnung zusammen. Ganze Einheiten überließen ihre Waffen den deutschen Angreifern. Die 2000 in der Stadt verbliebenen jüdischen Bewohner und Bewohnerinnen, alte Menschen und Mütter mit kleinen Kindern, wurden am 11. August in einer Schlucht außerhalb der Stadt von Angehörigen des Sonderkommandos 10a ermordet. Ende Juli 1942 glaubte die deutsche Führung, die Rote Armee befände sich in Auflösung. Um den Vormarsch zu beschleunigen, wurde die deutsche Angriffsformation in 2 Großverbände aufgeteilt, in die Heeresgruppe A, die unverzüglich in den Kaukasus vormarschieren, und die Heeresgruppe B, die Stalingrad erobern sollte. Der britische BBC-Korrespondent Alexander Worth beschreibt die Lage an der russischen Südostfront im Juli 1942. Mit Flüchtlingen vollgestopfte Straßen, gegen die die Deutschen ihre Luftangriffe führten. Züge, die durch feindliche Bomben zerstört wurden. Truppen auf ihrem mehr oder weniger ungeordneten Rückzug. Schreckensszenen, die an die schlimmsten Tage des Jahres 1941 erinnerten. Freilich mit dem Unterschied, dass es 1942 praktisch nichts mehr gab, wohin man sich zurückziehen konnte. Das Äußerste waren Stalingrad und die Vorberge des Kaukasus. Man war fest davon überzeugt, dass, wenn es nicht gelänge, die Deutschen hier aufzuhalten, der Krieg so gut wie verloren war. Am 28. Juli erließ Stalin den Befehl Nummer 227. Keinen Schritt zurück. Seine Deklaration fiel mit dem Höhepunkt der Krise zusammen. Sie kritisierte die Aufgabe von Rostow und die generelle Rückzugsbereitschaft der sowjetischen Truppen, fasste in eindringlicher, realistischer Sprache die bisherigen ungeheuerlichen kriegswirtschaftlichen und demografischen Verluste des Krieges zusammen und rief zum äußersten Widerstand auf. Von nun an sind wir den Deutschen weder an Menschenreserven noch an Getreidevorräten überlegen. Ein weiterer Rückzug ist gleichbedeutend mit unserem Untergang und dem unserer Heimat. Jeder Fußbreit Erde, den wir weiterhin aufgeben, stärkt den Feind und schwächt unsere Verteidigung und unser Land. Denn falls unser Rückzug nicht sofort abgestoppt wird, bleiben wir ohne Brot und Heizmaterial, ohne Metalle und Rohstoffe, ohne Werke und Eisenbahnen. Daraus geht hervor, dass es höchste Zeit ist, den Rückzug einzustellen. Nicht einen Schritt zurück muss von nun an unsere wichtigste Parole sein. Nach dem Krieg, als die sowjetische Propaganda Stalin zum genialen und allwissenden Führer stilisierte, wurde es verboten, irgendwelche Einzelheiten über den Befehl Nummer 227 zu publizieren, obwohl er in der gesamten Roten Armee verteilt und verlesen worden war. Erst 1988 erfuhr die sowjetische Öffentlichkeit offiziell von seiner Existenz. Die deutsche Sommeroffensive des Jahres 1942 in der südlichen Sowjetunion hatte die Eroberung des Kaukasus und die Vertreibung der sowjetischen Truppen aus der Wolga-Region zum Ziel. Stalingrad sollte als Rüstungszentrum und Verkehrsknotenpunkt ausgeschaltet werden. Die Eroberung der Stadt würde zudem das Land in zwei Teile spalten und die zentralrussischen Gebiete sowie die Hauptstadt Moskau von den lebenswichtigen Rohstofflieferungen aus dem Kaukasus abschneiden. Der Zusammenbruch der Sowjetunion wäre, so die Erwartung des deutschen Generalstabs, dann unvermeidlich. Der unerwartet schnelle Vormarsch der deutschen Verbände und der teilweise einer Flucht ähnelnde Rückzug der Roten Armee führten Ende Juli zu einer Änderung des deutschen Offensivplans. Um den Vormarsch zu beschleunigen, wurde die Heeresgruppe Süd in zwei Großverbände aufgeteilt, in die Heeresgruppe A, die unverzüglich in den Kaukasus vormarschieren, und die Heeresgruppe B, die Stalingrad erobern und die Wolga sperren sollte. Die 6. Armee war eine Eliteeinheit der deutschen Wehrmacht. Seit dem Beginn des deutschen Vernichtungskriegs gegen die Sowjetunion am 22. Juni 1941 hatte sie als wichtiger Bestandteil der Heeresgruppe Süd gekämpft. Auf ihrem Vormarsch durch die Ukraine und Südrussland hatte sie sich an Kriegsverbrechen und Völkermord beteiligt. Bereits im Juli 1941 waren die Befehle über die Behandlung feindlicher Teile der Zivilbevölkerung durch das Armeeoberkommando verschärft worden. Jeder Widerstand sollte durch Vergeltungsmaßnahmen geahndet werden. Diese können im Erschießen von ortsansässigen Juden oder Russen, Abbrennen von jüdischen oder russischen Häusern bestehen. Eng koordiniert wurde der Massenmord mit dem Sonderkommando 42, einer Teileinheit der Einsatzgruppe C, die hinter der 6. Armee durch das eroberte Gebiet zog. Bis zum 30. November 1941 meldete das Sonderkommando bereits 59.018 Exekutionen von Juden und Kommunisten nach Berlin. Das Kommando umfasste lediglich 70 SS-Männer und war für die Durchführung des Massenmords auf die enge Zusammenarbeit mit der 6. Armee angewiesen. Die Eroberung der ostukrainischen Großstadt Charkow durch die 6. Armee im Oktober 1941 führte zu einem Massenmord an über 20.000 Bewohnern der Stadt. Zu diesem Zeitpunkt war die Ermordung der sowjetischen Zivilbevölkerung bereits zur militärischen Routine geworden. Allein der sogenannten Partisanenbekämpfung fielen jeden Monat tausende Zivilisten zum Opfer. Hinzu kamen die Auswirkungen der deutschen Hunger- und Ausplünderungspolitik auf die Bevölkerung des eroberten Landes. In den nördlich von Charkow gelegenen Landkreisen Oboyan und Medvenka wurde die Zivilbevölkerung im Winter 1941-42 durch Besatzungstruppen der 6. Armee vollkommen ausgeplündert und jeder Lebensmöglichkeit beraubt. Bis zur nächsten Ernte standen für jeden der 53.000 Einwohner gerade noch 100 Gramm Getreide pro Tag zur Verfügung. Lange vor ihrem Angriff auf Stalingrad hatte die 6. Armee sich in eine genozidale Organisation verwandelt, zu deren Aufgabe die massenhafte Ermordung von Zivilisten gehörte. Am 23. August 1942 erreichte die 16. Panzerdivision der 6. Armee südlich von Stalingrad die Wolga. Stalingrad hatte zu diesem Zeitpunkt etwa 500.000 Einwohner. Hinzu kamen unzählige Flüchtlinge, die Zuflucht in der Stadt gefunden hatten, die sich über fast 30 Kilometer längs des Westufers der Wolga erstreckte. Das ehemalige Sarizin war 1925 in Stalingrad umbenannt worden, weil Stalin den Ort im Russischen Bürgerkrieg von 1918 bis 20 angeblich vor Armeen der Konterrevolution gerettet hatte. Stalingrad profitierte vom sowjetischen Industrialisierungsprogramm und war Standort großer Maschinenfabriken geworden, die Werkzeugmaschinen, Rüstungsgüter und Traktoren in großer Zahl produzierten. Die Stadt war zudem ein wichtiger Wolga-Hafen für den Transit von Öl und Nahrungsmitteln aus dem Kaukasus in die Industriestädte des Nordens. Nach dem Verlust der Ukraine und weiter Teile Russlands waren diese Lieferungen für die Fortführung des Krieges entscheidend. An dem Tag, an dem die ersten deutschen Panzer die Wolga erreichten und die sowjetischen Linien durchtrennten, flogen 600 Bomber der 4. Deutschen Luftflotte einen vernichtenden Angriff auf die Stadt. Ihr Kommandeur, Fliegergeneral Richthofen, hatte seine militärische Laufbahn 1937 mit der Zerstörung der baskischen Stadt Guernica begonnen. Die unverteidigte spanische Stadt war von seinen Bombern in Schutt und Asche gelegt worden. Über Stalingrad warfen Richthofens Bomber mehr als 1000 Tonnen Spreng- und Brandbomben ab. Die Öl- und Rohstofflager der Industriekombinate und die zahllosen Holzhäuser der Vororte ließen die durch die wochenlange Sommerhitze ausgedörrte Stadt wie eine Riesenfackel brennen. Der Ausfall der gesamten Wasser- und Stromversorgung erschwerte die Löscharbeiten und verstärkte das Chaos und die Panik der Zivilbevölkerung. Vorsichtige Schätzungen beziffern die Zahl der Toten unter der Stalingrader Zivilbevölkerung auf etwa 40.000. Die Angriffe wurden bis zum 25. August fortgesetzt und verwandelten die Stadt in ein rauchendes Trümmerfeld. Die Luftherrschaft der deutschen Fliegerverbände zeigte sich in dem Verlust von lediglich 3 Flugzeugen während der 3-tägigen Angriffe. Sowjetischen Angaben zufolge wurden bis Mitte September etwa 300.000 Zivilisten auf das Ostufer der Wolga evakuiert. Am 2. September hatte Hitler befohlen, die eroberten Teile der Stadt restlos von Zivilisten zu räumen. Sowjetischen Quellen zufolge wurden während der Schlacht etwa 3.000 Zivilisten exekutiert und 60.000 Stalingrader Bürger zur Zwangsarbeit nach Deutschland deportiert. Zudem verhaftete und ermordete die Feldgendarmerie der 6. Armee alle identifizierten Juden und Kommunisten. Tausende Zivilisten wurden am 14. September und 5. Oktober in langen Kolonnen aus der Stadt in das von den Deutschen besetzte Hinterland geführt. Die meisten waren damit zum Hungertod verurteilt, da die Region um Stalingrad von deutschen Truppen vollständig ausgeplündert worden war. In der Stadt selbst verblieben dennoch Zehntausende Zivilisten, die versuchten, das Inferno der Schlacht zu überleben. Die völlig zerstörte Stadtlandschaft wurde zum Schauplatz der blutigsten Schlacht des Zweiten Weltkriegs. Für die sowjetischen Verteidiger war an eine Kapitulation oder einen Rückzug nicht zu denken. Es gab keinen Ort mehr, an den sie sich hätte zurückziehen können. Die Wolga war die letzte Verteidigungslinie vor dem Ural. Die erschöpften und dezimierten Verteidiger der Stadt zählten Ende August noch etwa 40.000 Soldaten und wurden von den deutschen Angreifern trotz erbitterter Gegenwehr auf immer engerem Raum zusammengedrängt. Das sowjetische Oberkommando, entschlossen, die Stadt mit allen Mitteln zu verteidigen, schickte Reservetruppen, die zu Teilen über keinerlei militärische Ausbildung oder ausreichende Bewaffnung verfügten. Innerhalb der Roten Armee zeigten sich Auflösungserscheinungen, denen man mit allen Mitteln zu begegnen versuchte. Im August und September wurde die Todesstrafe für Rückzug ohne Befehl, Desertion, Selbstverstümmelung und versuchtes Überlaufen massenhaft vollstreckt. Die Soldaten wurden auch dann einer Straftat für schuldig befunden, wenn sie es versäumt hatten, auf einen Kameraden zu schießen, der zu desertieren versuchte. Man schätzt, dass im Verlauf der 5-monatigen Schlacht etwa 13.500 sowjetische Soldaten von eigenen Leuten exekutiert wurden. Am Morgen des 13. September begann der Sturm der deutschen Truppen auf die Stellungen der sowjetischen Verteidiger. Es gelang der zur Verstärkung herangeführten 13. sowjetischen Gardeschützendivision, den Kampf der Deutschen zu stoppen. In den ersten 24 Stunden verlor sie dabei 30% ihres Mannschaftsbestands, konnte aber verhindern, dass die zentralen Hafenanlagen, die entscheidend für die Versorgung der Verteidiger mit Nachschub waren, an die Deutschen fielen. Insgesamt blieben von 10.000 Soldaten der Division bis zum Ende der Schlacht nur 320 am Leben. Es war eine vollkommen neue Art von Krieg, die sich in der Trümmerlandschaft abspielte. Der Nahkampf in den Ruinen, Bunkern, Kellern und Kanälen wurde von den deutschen Soldaten bald als Rattenkrieg bezeichnet. Ende September war die Stadt vollkommen zerstört und wirkte auf Beobachter, als hätte sie sich im Zentrum eines gewaltigen Erdbebens befunden. Einen klaren Frontverlauf gab es längst nicht mehr. Die Nahkämpfe führten zu immensen Verlusten auf beiden Seiten. Allein vom 21. August bis zum 16. Oktober verlor die 6. Armee nach eigenen Angaben 40.000 Soldaten, davon 1.068 Offiziere. Mitte November galt die Hälfte der deutschen Bataillone als kaum mehr kampffähig. Um die Verluste auszugleichen, wurden Fahrer, Köche, Sanitäter und Funker zu Kampfeinheiten zusammengefasst und in die Schlacht geschickt. Die sich im September 1942 abzeichnende Niederlage der deutschen Truppen im Kaukasus spielte eine wichtige Rolle bei dem Entschluss der Naziführung, Stalingrad mit allen Mitteln einzunehmen. Die Stadt, die Stalins Namen trug, musste erobert werden. Dieser Erfolg würde der Welt erneut die Überlegenheit der deutschen Waffen demonstrieren. Am 8. November 1942 sprach Hitler im Münchner Bürgerbräukeller vor Hunderten hochrangiger Nazis über die Stalingrader Schlacht. »Ich wollte zur Wolga kommen«, erklärte er, »und zwar zu einer bestimmten Stelle in einer bestimmten Stadt. Zufälligerweise trägt sie den Namen von Stalin selber. Aber denken Sie nicht, dass ich aus diesem Grunde dorthin marschiert bin. Sie könnte auch anders heißen, sondern weil dort ein wichtiger Punkt ist, den wollte ich nehmen. Den wollte ich nehmen und, wissen Sie, wir sind bescheiden. Wir haben ihn nämlich. Es sind nur noch ein paar ganz kleine Plätzchen da.« Während Hitler vor seinen begeisterten Anhängern die Eroberung der Stadt verkündete, war der sowjetische Aufmarsch an der Wolgafront fast abgeschlossen. Die Gegenoffensive trug den Namen Uranus und war über Wochen vorbereitet worden. Unter höchster Geheimhaltung wurden die Reserven der Roten Armee zusammengezogen. Über 1 Million Soldaten, 14.000 schwere Geschütze, 1.300 Flugzeuge und 1.000 Panzer standen Mitte November zum Gegenschlag bereit. Der Aufmarsch wurde von den deutschen Geheimdiensten nicht bemerkt. Auf deutscher Seite ging man davon aus, dass die Rote Armee, die während der Kämpfe des Jahres 1942 katastrophale Verluste erlitten hatte, bestenfalls noch zu örtlichen Gegenangriffen in der Lage war. Am 18. November, unmittelbar vor dem Beginn der sowjetischen Offensive, lautete die kurze Tagesmeldung der 6. Armee aus Stalingrad: An der gesamten Front keine wesentlichen Veränderungen. Treibeis auf der Wolga schwächer als am Vortag. Die Vernichtung der 6. Armee in Stalingrad, der fluchtartige Rückzug der deutschen Invasionstruppen aus dem Kaukasus und die Befreiung wichtiger sowjetischer Agrargebiete und Bevölkerungszentren im Winter 1942-43 bedeutete das endgültige Scheitern des am 22. Juni 1941 von Deutschland begonnenen Krieges gegen die Sowjetunion. Ein Zusammenbruch der Roten Armee, der sowohl im Herbst 1941 als auch während des schnellen Vormarschs der Wehrmacht nach Stalingrad und in den Kaukasus im Sommer 1942 möglich schien, war nun nicht mehr vorstellbar. Die strategischen Erwartungen der deutschen Führung hatten sich nicht erfüllt. Trotz fürchterlichen Verluste und der Besetzung von fast 1,8 Millionen Quadratkilometern sowjetischen Territoriums mit fast 60 Millionen Menschen auf dem Höhepunkt des deutschen Vormarschs im Oktober 1942 war die Sowjetunion nicht zusammengebrochen. Sie hatte mittels einer totalen Mobilisierung aller Kräfte den deutschen Angriff aufgehalten und zurückgeschlagen. Dennoch waren die deutschen Truppen nicht besiegt. Im März 1943 wurde der Vormarsch der nach monatelangen Kämpfen erschöpften und dezimierten Verbände der Roten Armee gestoppt. Es gelang der Wehrmacht, im März 1943 einen Teil der sowjetischen Gebiete wieder zu besetzen. Besonders die erneute Eroberung der im Februar 1943 befreiten ukrainischen Großstädte Charkow und Belgorod Mitte März 1943 durch SS-Divisionen war eine bittere Lektion für die sowjetische Führung über die anhaltende Kampfkraft der deutschen Verbände. In Charkow, der viertgrößten Stadt der Sowjetunion, lebten vor dem deutschen Einmarsch 900.000 Menschen. Die Stadt war eines der wichtigsten Industriezentren der Sowjetunion. Im Herbst 1941 war es den Sowjets gelungen, fast die gesamte Schwerindustrie mit großen Teilen der Belegschaft zu evakuieren. Dennoch verblieben über 700.000 Menschen in der Stadt, die am 23. Oktober 1941 durch die 6. Deutsche Armee besetzt wurde. Charkow wurde einem gnadenlosen Besatzungsregime unterworfen. Die Stadt wurde systematisch ausgehungert. Ein großer Teil der Bevölkerung erhielt fast keine Lebensmittelzuteilung. Zehntausende Menschen, die genaue Zahl ist bis heute nicht bekannt, verhungerten während der deutschen Besatzung. Rund 120.000 Menschen, meist jüngere Bürger der Stadt, wurden als Zwangsarbeiter erfasst und nach Deutschland deportiert. Jeder Widerstand wurde durch massiven Gewalteinsatz unterdrückt. Massenexekutionen waren an der Tagesordnung. Eine besondere Form des Terrors war das öffentliche Erhängen von Kommunisten und Juden an Balkonen großer Verwaltungs- und Wohngebäude. Tausende wurden gezwungen, an diesen Massenexekutionen als Zuschauer teilzunehmen. Bei der Volkszählung von 1939 lebten 130.000 Juden in Charkow. Der zähe Widerstand der Roten Armee im Herbst 1941 ermöglichte es vielen zu flüchten. Die verbliebene jüdische Bevölkerung, vor allem ältere Menschen und Kinder, wurde auf Befehl der deutschen Militärverwaltung am 14. Dezember 1941 auf dem Gelände einer Traktorfabrik 12 Kilometer außerhalb der Stadt konzentriert. Die Eingesperrten erhielten weder Nahrung noch Wasser und waren den eisigen Temperaturen schutzlos ausgeliefert. Anfang Januar 1942 begann der systematische Massenmord durch Erschießungen und Ersticken in Gaswagen. Er wurde von Männern des Sonderkommandos 4A der Einsatzgruppe D, das der 6. Armee angeschlossen war, durchgeführt. Seine Mitglieder ermordeten in Zusammenarbeit mit deutscher Polizei und Wehrmacht bis Ende Januar etwa 21.000 jüdische Bürger der Stadt Charkow. Als die erbitterten Kämpfe Ende März 1943 bedingt durch das einsetzende Tauwetter endeten, lag die Front fast auf der gleichen Linie wie ein Jahr zuvor. Bei der sowjetischen Stadt Kursk, die im Januar 1943 befreit worden war, bildete die Front allerdings einen Bogen von knapp 200 Kilometern Durchmesser, von dem aus die deutschen Verbände bedroht wurden. Die Führung der Roten Armee konzentrierte in diesem Abschnitt ab April 1943 große Truppenverbände. Hier sollte die sowjetische Sommeroffensive beginnen, deren Ziel die Befreiung der Ukraine, der Krim und Bielorusslands war. Die deutschen Verbände hatten an der Ostfront katastrophale Verluste an Menschen und Material zu verzeichnen. Im Schnitt verloren die deutschen Divisionen im Winter 1942-43 monatlich 150.000 Menschen durch Tod, Verwundung oder Gefangenschaft. Trotz verzweifelter Versuche, die alte Stärke wiederherzustellen, schrumpfte ihr personeller Bestand von 6,2 Millionen im Sommer 1942 auf etwa 4,4 Millionen Soldaten ein Jahr später. Demgegenüber stand die kontinuierliche Zunahme der Kampfkraft der Roten Armee, die nicht nur ihre Verluste ersetzen konnte, sondern zunehmend auch an entscheidenden Abschnitten der Front über eine personelle wie materielle Überlegenheit gegenüber der Wehrmacht verfügte. Im Sommer 1943 befand sich die Wehrmacht strategisch in der Defensive. Um der Sommeroffensive der Roten Armee zuvorzukommen, plante man einen Angriff auf die bei Kursk konzentrierten sowjetischen Kräfte. Das Ziel des deutschen Generalstabs war es, die dortigen Verbände der Roten Armee einzukesseln und zu vernichten. Der Angriffstermin verzögerte sich allerdings ständig aufgrund der schlechten Boden- und Truppenverhältnisse. Zudem bereitete die erstarkende sowjetische Partisanenbewegung in der östlichen Ukraine den deutschen Besatzern zunehmend Probleme. Die systematische Sabotage der wenigen ausgebeuteten Schienenverbindungen und Verkehrswege durch große Partisanenverbände behinderte den deutschen Aufmarsch und machte weite Gebiete des deutschen Hinterlands zur zweiten Front. Die Wehrmacht hoffte, mit Hilfe neuer Panzertypen die sowjetischen Verteidigungsstellungen durchbrechen zu können. Innerhalb weniger Wochen hatte die Rote Armee den Kursker Bogen mit Schützengräben, Minenfeldern und Tausenden von Maschinengewehrstellungen befestigt. Die bis zu sechsfach gestaffelten Verteidigungslinien hatten stellenweise eine Tiefe von 80 bis 100 Kilometern. Um die noch nicht erprobten Kampfpanzer vom Typ Tiger und Panther einsetzen zu können, hatten die Deutschen den Beginn der Offensive auf den 4. Juli 1943 verschoben. Eröffnet allerdings wurden die Kampfhandlungen am gleichen Tag mit einem Großangriff der sowjetischen Luftangriffe auf deutsche Fliegerhorste und Verbindungslinien. Durch die Luftaufklärung und Aussagen von Gefangenen war man auf deutscher Seite über die unmittelbar bevorstehende Luftoffensive der Roten Armee informiert. Es entwickelte sich eine der größten Luftschlachten des Zweiten Weltkriegs, wobei die sowjetische Luftwaffe schwere Verluste erlitt. Fast 500 sowjetische Flugzeuge wurden an diesem Tag abgeschossen. Für einige Tage errang die deutsche Luftwaffe zum letzten Mal an der Ostfront die Luftüberlegenheit. Auf Seiten der sowjetischen Luftwaffe kämpfte die französischen Freiwilligen der Luftstaffel Normandie. Diese Einheit war im Jahr 1942 in Syrien zur Unterstützung der Sowjetunion aufgestellt worden. Während der Kursker Schlacht und den folgenden sowjetischen Offensiven erlitt sie schwere Verluste. Trotz des Anfangserfolgs über die sowjetische Luftwaffe konnten die deutschen Angriffsverbände keinen entscheidenden Durchbruch erzielen. Am 12. Juli, bei Abbruch der Offensive, waren die beiden deutschen Angriffskeile noch fast 200 Kilometer voneinander entfernt. Vor allem die sowjetischen Panzerverbände erlitten große Verluste. Die neu eingesetzten deutschen Panzertypen waren den sowjetischen T-34 an Bewaffnung, Reichweite und Panzerung überlegen. Immerhin war es der Wehrmacht nicht gelungen, an einem Teilabschnitt der Ostfront eine begrenzte Offensive erfolgreich zu führen. Sie verlor etwa 50.000 Soldaten. Die Verluste der Roten Armee waren viermal so hoch. Die Kursker Region wurde während der Kämpfe total zerstört. Der britische BBC-Korrespondent Alexander Wert, der wenige Wochen nach Ende der Kämpfe das riesige Schlachtfeld durchfuhr, war schockiert. Zitat: Ein solches Gemetzel auf solch begrenzten Raum hatte es noch nie gegeben. Als ich ein paar Wochen später durch die ukrainische Provinz nach Belgorod und Charkow fuhr, sah ich, dass das Gebiet nördlich von Belgorod, wo die Deutschen etwa 50 Kilometer vorgedrungen waren, in eine grauenerregende Wüste verwandelt worden war, in der die Granaten jeden Baum und jeden Strauch zerfetzt hatten. Hunderte ausgebrannte Panzer und zerschossene Flugzeuge bedeckten das Schlachtfeld und der Gestank, den Tausenden nur halb vergrabene Leichen bereiteten, erfüllten noch in mehreren Kilometern Entfernung die Luft. Die am 12. Juli 1943 einsetzende sowjetische Gegenoffensive im benachbarten Frontabschnitt bei Orel hatte wesentlich zu Hitlers Entscheidung beigetragen, die Offensive abzubrechen. Mit der Niederlage bei Kursk begann der endlose Rückzug der Wehrmacht. Seit Sommer 1943 besaß die Rote Armee die Fähigkeit, entlang der gesamten Front zwischen Ostsee und Schwarzem Meer gleichzeitig Großoffensiven durchzuführen. Die strategischen Erfolge und die Befreiung des Landes waren allerdings mit gewaltigen Verlusten verbunden. Der deutsche Militärhistoriker Bernd Wegener geht für einzelne sowjetischen Offensiven von personellen und materiellen Verlusten aus, die oft das Fünffache der Deutschen betrugen. Der Rückzug der deutschen Armeen aus der Sowjetunion war mit der Umsetzung des Programms verbrannte Erde verbunden. Das heißt, mit der totalen Zerstörung der sowjetischen Dörfer und Städte, der Industrie und Infrastruktur. Die Zivilbevölkerung wurde deportiert und massenhaft ermordet, das Land in eine Wüste verwandelt. Dies begann bereits mit den deutschen Rückzügen während der sowjetischen Winteroffensiven 1941 und 1942. Im Sommer 1943, nach dem Scheitern der Kursker Offensive, wurde diese Strategie zum integralen Bestandteil der deutschen Kriegsführung in der Sowjetunion. Der schnelle Rückzug der deutschen Armeen im September und Oktober 1943 hinter den Dnjepr und der Versuch, durch den Bau einer gigantischen Verteidigungslinie, dem sogenannten Ostwall, den Vormarsch der Roten Armee aufzuhalten und die industrielle und landwirtschaftliche Basis der Ukraine und Weißrusslands für die deutsche Kriegsführung zu sichern, scheitert Anfang November 1943. Obwohl die deutschen Besatzungsbehörden und die Wehrmacht alles taten, um das Land während des Rückzugs durch die Politik der verbrannten Erde in eine Wüstenei zu verwandeln, konnte weder der Vormarsch der Roten Armee aufgehalten, noch der Rückzug auf das rechte Ufer des Dnjepr erfolgreich abgeschlossen werden. An vielen Stellen erreichten die Panzerverbände der Roten Armee den Dnjepr gleichzeitig mit den deutschen Truppen und installierten Brückenköpfe auf dem Westufer. Hinzu kam, dass die Verstärkung des Ostwalls mit tiefgestaffelten Panzersperren, Minenfeldern und Bunkern kaum Fortschritte gemacht hatte. Anfang November 1943 begann die Rote Armee von ihren Brückenköpfen aus eine Reihe von Angriffsoperationen, die zur Befreiung eines großen Teils der Ukraine und zur Isolierung der auf der Halbinsel Krim stationierten deutschen und rumänischen Divisionen führte. Mit 670.000 Soldaten, 7.000 Geschützen und 675 Panzern startete das Oberkommando der Roten Armee am 3. November 1943 die Offensive zur Befreiung von Kiew und der zentralen Ukraine. Unter Einsatz der größten Menge an Artillerie des bisherigen Krieges, 416 Geschütze auf jedem Frontkilometer. Trotz des Widerstands der Wehrmacht erreichten die ersten sowjetischen Einheiten am 6. November Kiew und vertrieben in erbitterten Straßenkämpfen die Reste der deutschen Besatzungstruppen. Die deutsche Besetzung Kiews hatte am 19. September 1941 begonnen. Sie währte 778 Tage. Vor dem deutschen Angriff auf die Sowjetunion lebten in Kiew 900.000 Menschen. Am Tag der Befreiung waren es noch 180.000. Mehr als 100.000 waren als Zwangsarbeiter nach Deutschland verschleppt worden. Fast 200.000 Kiewer Bürger waren durch Exekutionskommandos und in Lagern durch Hunger und Folter ermordet worden. Die Bildungs- und Kulturstätten der Stadt, ihre Fabriken und Verkehrsanlagen wurden fast völlig zerstört. Gestapo und Sicherheitspolizei verfügten in Kiew über eine schmale personelle Basis von etwa 120 Beamten, die mit Hilfe von Wehrmacht, ukrainischer Polizisten, Sicherheitskräften und Informanten ein brutales Besatzungsregime aufrechterhielten, das vor allem gegen den kommunistischen Untergrund und versteckte Juden vorging. Letztere hatten das größte Massaker an der jüdischen Bevölkerung während des deutsch-sowjetischen Krieges überlebt, dem in der Zeit von 28. bis 30. September mehr als 38.000 jüdische Bürger der Stadt zum Opfer gefallen waren. In Kiew lebten vor der Eroberung der Stadt durch die 6. Armee 160.000 Juden. Etwa 100.000 wurden vor dem deutschen Einmarsch evakuiert oder konnten flüchten. Nachdem in der Stadt durch Sabotagekommandos der Roten Armee Minen und Bomben zur Explosion gebracht worden waren, denen etliche deutsche Soldaten und Offiziere zum Opfer fielen, beschlossen die höheren SS- und Polizeiführer und der Stadtkommandant General Eberhard, die verbliebene jüdische Bevölkerung der Stadt als Vergeltung zu ermorden. Die Juden wurden auf Plakaten aufgefordert, sich zwecks Umsiedlung am 29. September 1941 zu versammeln. Viele tausend Menschen, vor allem Alte, Frauen und Kinder, wurden zum jüdischen Friedhof und zur angrenzenden Schlucht von Babija getrieben. Dort mussten sie ihre Kleider ablegen und in Zehnergruppen an den Rand der Schlucht treten. Sie wurden mit Maschinengewehren erschossen. Die kleinsten Kinder wurden lebend in die Schlucht gestoßen. Mit Tanzmusik, die aus Lautsprechern dröhnte, übertönte man die Schreie der Opfer. Das Massaker dauerte 2 Tage. Die Mordkommandos töteten im Schichtbetrieb. Sie wurden jeweils nach einigen Stunden abgelöst. Nach dem Ende des Mordens sprengten Pioniereinheiten der 6. Armee die Hänge der Schlucht. Dabei wurden Hunderte von Schwerverletzten lebendig begraben. Nach offiziellen Berichten der deutschen Einsatzgruppe wurden an 2 Tagen 33.771 Menschen getötet. Auch in der Folgezeit, bis zur Befreiung der Stadt, kam es in Babija immer wieder zu Massakern an Juden. Auch sowjetische Kriegsgefangene, Kommunisten und Roma wurden dort erschossen. Nach sowjetischen Untersuchungen ermordeten die Deutschen in Babija etwa 100.000 Menschen. Die antijüdische Politik der sowjetischen Führung, die 1947 einsetzte, verhinderte jedes Gedenken an diesen Massenmord. Erst nach dem 20. Parteitag der KPdSU 1956 konnten Forderungen nach einer Gedenkstätte öffentlich erhoben werden. Besonders der sowjetische Schriftsteller Ilja Ehrenburg appellierte an die Regierung, an das Schicksal der ermordeten Juden zu erinnern. 1961 veröffentlichte Jewgeni Jewtuschenko sein berühmtes Gedicht Babija. Aber erst 1974 wurde ein Mahnmal in Babija eingeweiht. Seit 1991 ist es mit einer Inschrift für die jüdischen Opfer versehen. Im Herbst 1944 war die erfolgreiche Sommeroffensive der Sowjets an der Weichsel vor Warschau und an der Grenze Ostpreußens zum Stehen gekommen. Die sowjetischen Truppen hatten allein bei ihrem Vormarsch durch Polen über 1 Million Soldaten an Toten, Verwundeten und Vermissten verloren. Die immensen Verluste konnten nicht mehr ausgeglichen werden und man begann, unausgebildete Zivilisten und befreite Zwangsarbeiter in die Armee einzugliedern. Die Transportprobleme für die Heranführung von Millionen Tonnen Nachschub waren aufgrund der furchtbaren Zerstörungen in Polen und der Ukraine beträchtlich. Eine entscheidende Voraussetzung für die Wiederaufnahme der Offensive bestand in der Wiederherstellung des stark zerstörten Schienennetzes. Es dauerte 3 Monate, die Offensivkraft der Verbände neu aufzubauen. Die Wehrmacht hatte ein teilweise tief gestaffeltes Verteidigungssystem aus Panzergräben, Bunkern und Artilleriestellungen aufgebaut. Ortschaften und Städte wurden zu Festungen erklärt, deren Besatzungen jede Kapitulation bei Androhung der Todesstrafe verboten wurde. Man wähnte sich auf Zeiten der deutschen Führung vor dem Beginn der Entscheidungsschlacht gegen den jüdischen Bolschewismus. Sie galt es zu gewinnen oder unterzugehen. Vor allem das letzte intakte Rüstungszentrum in Oberschlesien sollte mit allen Mitteln verteidigt werden. Die deutschen Truppen umfassten ca. 400.000 Mann, die über 1200 moderne Panzer und Sturmgeschütze verfügten. Die Steigerung der deutschen Waffenproduktion im Jahr 1944 führte dazu, dass trotz der hohen Verluste die Wehrmacht Anfang 1945 über den höchsten Waffenbestand des Krieges verfügte. Die Produktionssteigerungen waren unter anderem dem rücksichtslosen Einsatz von über 7 Millionen Zwangsarbeitern und KZ-Gefangenen geschuldet, die in Fabriken, Rüstungsbauprojekten und Bergwerken erbarmungslos ausgebeutet und zu Zehntausenden den mörderischen Lebens- und Arbeitsbedingungen zum Opfer fielen. Der größte Schwachpunkt der Wehrmacht war zu Beginn des Jahres 1945 die vollkommen unzulängliche Versorgung mit Treibstoff. Dennoch war die Moral der deutschen Truppen ungebrochen und die Sowjets gingen bei ihren Planungen weiterhin zu Recht davon aus, dass sie es mit einem erfahrenen und hartnäckigen Feind zu tun hatten, dessen Widerstand sich beim Vormarsch in das Innere Deutschlands eher noch verstärken würde. Die mörderische Schlagkraft der Wehrmacht, die Tapferkeit ihrer Soldaten, die Bereitschaft zur Selbstaufopferung für die bedrohte Volksgemeinschaft und den Führer bestimmten auch noch im Januar 1945 die deutsche Kriegsführung an der Ostfront. Auch die Angst für den Völkermord an vielen Millionen sowjetischen und polnischen Zivilisten zur Rechenschaft gezogen zu werden, stärkten den Willen, weiterzukämpfen. Zwei Millionen sowjetische Soldaten eröffneten am 12. Januar auf einer 500 Kilometer langen Front den Angriff auf die deutschen Truppen. Das heftige Trommelfeuer und der massive Einsatz der Panzerdivisionen brachte die deutsche Abwehrfront bereits in den ersten Tagen der Offensive zum Einsturz und ermöglichte einen schnellen Vormarsch der Angriffsverbände. Am 17. Januar 1945 wurde Warschau von polnischen und sowjetischen Truppen befreit. Die Stadt war zerstört, ihre Einwohner tot oder vertrieben und niemand glaubte zu diesem Zeitpunkt, dass ein Wiederaufbau in absehbarer Zeit möglich wäre. Unter dem Befehl des SS-Generals Paul Geibel hatten deutsche Kommandos die Stadt nach der Niederschlagung des Volksaufstandes im September 1944 systematisch gesprengt und verbrannt. Dieses Schicksal blieb Krakau, der alten polnischen Hauptstadt, erspart. Die schnelle Zerschlagung der deutschen Verteidigungsstellungen am ersten Tag der Offensive hatte es der Roten Armee ermöglicht, zeitweise bis zu 80 Kilometer pro Tag vorzurücken. Die Wehrmachtsverbände und Besatzungsverhörden verließen Krakau in Panik, um nicht eingekesselt zu werden. Die Rote Armee verzichtete auf diese Möglichkeit. Dies hätte zu langwierigen und blutigen Kämpfen geführt, die die älteste Stadt Polens zerstört hätten. Das jüdische Krakau allerdings war zu diesem Zeitpunkt bereits ausgelöscht. Nur wenige der 60.000 Krakauer Juden 1939, fast ein Viertel der Einwohnerschaft, erlebten die Befreiung durch die Rote Armee. Auf der Krakauer Burg hatte Hitlers Statthalter Hans Frank mit seinem Terrorapparat von 1939 bis 1945 residiert und die erbarmungslose Besatzungspolitik und den Völkermord an den polnischen Juden organisiert. Die geplante Zerstörung Krakaus war durch den schnellen Vormarsch der sowjetischen Panzertruppen vereitelt worden. Es war ein seltenes Beispiel von hoher militärischer Professionalität, dass es den Truppen der Roten Armee gelang, die Stadt unzerstört zu befreien. Mit der Befreiung Krakaus war der Weg für die Truppen des sowjetischen Marschalls Konjews frei für die Eroberung des oberschlesischen Industriereviers. Diese dicht besiedelte Region hatte eine Ausdehnung von 5.000 bis 6.000 Quadratkilometern und war nach dem Ruhrgebiet das bedeutendste schwerindustrielle Zentrum des Deutschen Reichs, das noch 1944 100 Millionen Tonnen Kohle förderte und 3 Millionen Tonnen Stahl für die deutsche Rüstungsproduktion produzierte. Das Ziel der deutschen Besatzungsmacht war es, ab 1941 den Oststreifen einzudeutschen, sozial und ökonomisch umzustrukturieren. Die polnische Bevölkerung wurde vertrieben. Die jüdische Bevölkerung des Gebiets, 60.000 Menschen, wurde erbarmungslos im oberschlesischen Industrierevier und beim Autobahnbau durch Zwangsarbeit ausgebeutet und bis Mitte 1943 ermordet. Die sich nach der Befreiung Krakaus abzeichnete katastrophale Niederlage der deutschen Truppen in Oberschlesien sollte nun der fanatische Nazi-General Ferdinand Schörner im Auftrag Hitlers abwenden. Der Träger des goldenen Parteiabzeichens der NSDAP, auch blutiger Ferdinand genannt, war bekannt für seine grenzenlose Brutalität und die Bereitschaft zum Massenmord gegenüber allen, die sich seinen Befehlen widersetzten. Es war ihm mehrmals gelungen, deutsche Fronten im Verlauf des Rückzugs zu stabilisieren. Er wurde am 19. Januar 1945 zum Befehlshaber der schwer bedrängten Wehrmachtsverbände ernannt. Trotz seines mörderischen Durchgreifens gegen Drückeberger, Defetisten und Deserteure standen seine Truppen am 27. Januar vor der Einkesselung in Oberschlesien. Dies hätte unweigerlich zur Vernichtung seiner Truppen geführt und das Industriegebiet zerstört. Eine Rückeroberung wäre damit sinnlos geworden. Die Aufgabe, die Stadt Auschwitz zu besetzen und die verbliebenen Häftlinge des riesigen Lagerkomplexes zu befreien, fällt der 60. Armee von Konjews Heeresgruppe zu. Ihr Oberbefehlshaber ist Generaloberst Pawel Korotschkin, der sich 1917 als Eisenbahnarbeiter den Bolschewiki angeschlossen hatte und im Bürgerkrieg als Kavallerist gekämpft hatte. Er absolvierte in den 20er Jahren die Militärakademie und machte eine steile Karriere in der Roten Armee. Ebenso wie Konjew gehörte er zu den wenigen roten Kommandeuren, die die mörderischen Säuberungen der Roten Armee überlebten. Diese Gruppe sollte nach dem deutschen Überfall 1941 in die höchsten militärischen Ränge aufrücken und schließlich den Sieg im Zweiten Weltkrieg erringen. Am 26. Januar kam es zu zahlreichen sowjetischen Luftangriffen im Raum Auschwitz. Die noch verbliebenen Wehrmachtstruppen und SS-Einheiten verließen fluchtartig die Stadt und den Lagerkomplex und versuchten, den einzigen noch offenen Rückzugsweg zur Oder zu erreichen. Sie fürchteten die Einkesselung. Konjews Entschluss, den Fluchtweg offen zu lassen, war ihnen natürlich nicht bekannt. Am 27. Januar besetzten Soldaten der 60. Armee die Stadt Auschwitz und wurden von den wenigen verbliebenen polnischen Bewohnern als Befreier begrüßt. Die 7.000 deutschen Einwohner waren als Familienangehörige der SS und der Mitarbeiter der IG Farben-Konzerns beim Heranrücken der Roten Armee evakuiert worden. Am Morgen des Tages erreichten die ersten Truppen Auschwitz III, Monowitz. Das Lager wurde 1941 für den IG Farben-Konzern errichtet und bildete eines der größten Investitionsprojekte des Konzerns während des Zweiten Weltkriegs. Die IG Farben wollten hier synthetischen Kautschuk produzieren. Zum Lager Monowitz gehörten 40 Nebenlager in ganz Oberschlesien, in denen Häftlinge dem Programm Vernichtung durch Arbeit unterworfen waren. Sobald die Arbeitssklaven arbeitsunfähig waren, wurden sie in den Gaskammern von Birkenau ermordet. Die Verbindung des NS-Vernichtungsprogramms mit den Profitinteressen der Aktionäre war der Kern der Firmenpolitik. Ihre Manager suchten den engen Schulterschluss mit der SS und waren damit einverstanden, dass tausende Häftlinge, die nicht mehr für die Firma arbeiten konnten, in den Gaskammern erstickt wurden. Gegen 15 Uhr erreichen die Soldaten der Roten Armee das Stammlager Auschwitz I und das 3 Kilometer entfernte Lager Auschwitz II Birkenau. Das Stammlager wurde im Mai, Juni 1940 auf Befehl der SS-Führung in einer ehemaligen polnischen Kaserne errichtet. 1943 wurden hier über 20.000 Häftlinge registriert, die meisten davon Polen. Das Auschwitz-Stammlager war eine der zentralen Tötungsstätten für polnische Geiseln und Widerstandskämpfer. Hier wurden im September 1941 die ersten experimentellen Massentötungen durch Giftgas an Kriegsgefangenen, sowjetischen Soldaten und Offizieren durchgeführt. Zum eigentlichen Vernichtungskomplex wurde das ehemalige Dorf Birkenau. In Auschwitz II Birkenau wurden die Gaskammern und Verbrennungsanlagen des Lagerkomplexes betrieben. In den 32 Monaten vom März 1942 bis November 1944 wurden hier nach dem mittlerweile gesicherten Stand der Forschung 1 bis 1,1 Millionen Menschen ermordet. Dies entsprach etwa einem Durchschnitt von 30.000 Menschen monatlich. Den Höhepunkt ihrer Kapazität erreichten die 8 Gaskammern und 4 Krematorien im Mai und Juni 1944. Während dieser Zeit wurden 438.000 ungarische Juden in das Lager deportiert. Ein kleiner Teil der Menschen, etwa 10 bis 30% pro Transport, die als arbeitsfähig eingestuft wurden, durften zunächst weiterleben. Die anderen wurden in den Gaskammern erstickt und anschließend verbrannt. Die Einäscherungskapazitäten von 132.000 Leichen pro Monat reichten nicht aus und man verbrannte die Körper in großen Gräben. Am 27. Januar 1945 fanden die entsetzten Soldaten der Roten Armee in großen Magazinen riesige Berge von Kinderkleidern, Herrenanzügen, Brillen, Zahnprothesen. In der Gerberei von Birkenau lagerten 7 Tonnen Menschenhaar verpackt zur Weiterverarbeitung in Deutschland. Ebenso retteten die sowjetischen Soldaten an diesem Tag 7.600 Häftlinge des Lagerkomplexes vor der Ermordung. Sie waren transportunfähig und konnten in dem Chaos der Lagerauflösung nicht mehr getötet werden. Der oberste SS-Führer von Oberschlesien, Schmauser, hatte diese am 20. Januar angeordnet. Es gelang SS-Kommandos, einige hundert zu ermorden. Aber die Luftangriffe, die sowjetische Artillerie und die panische Angst der Tötungskommandos der Roten Armee in die Hände zu fallen, retteten die Häftlinge vor der Vernichtung. Das waren 2 Stunden Sachzwang FM. Heute Gesinnungskrieg, Weltordnungskrieg, Vernichtungskrieg. Das Unternehmen Barbarossa vor 75 Jahren. Die eingeschliffenen Wörter wie Angriff, Überfall oder Aggression, die den Kriegsbeginn und das Kriegsgeschehen in der Sowjetunion stereotyp beschreiben, versagen vor der Realität einer Barbarei, die qualitativ wie quantitativ kaum vorstellbar ist. Der Historiker Erich Später hat dennoch versucht, die Geschehnisse darzustellen. Und zwar in seinem Buch Der Dritte Weltkrieg, aus dem wir heute Auszüge gehört haben. Gelesen hat der Autor selbst, Erich Später, und auch unser Radiokollege Negator. Das Buch ist 2015 erschienen, sehr lesenswert, und zwar im Conte Verlag in St. Ingbert. Der erstaunliche Titel Der Dritte Weltkrieg geht übrigens auf Joachim C. Fest zurück. Sachzwang FM verabschiedet sich. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören.